Deutschlandfunk. Nachtradio. Und das heißt heute Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen Musiker aus den USA, der viel zu früh gestorben ist. Da war er gerade mal 30 Jahre alt, ertrunken im Wasser des Mississippi in Memphis, Tennessee. Zu Lebzeiten hat er ein einziges Album veröffentlicht. Nach seinem Tod kamen Live-Mitschnitte dazu und auch sonstige Aufnahmen, Demos, Verstreutes. Eine ganze Menge. Unser Thema bis 3 Uhr, Jeff Buckley. This town is busy sleeping. All the noise has died away. I walk the streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her ways. But don't fool. The rose pale and dying, dropping her petals and vain, I know. All full of wine, the world before her was sober with no place to go. Try to find the will to forget her soul. Jeff Buckley, geboren am 17. November 1966 in Anaheim in Kalifornien, war Sohn des Singer-Songwriters Tim Buckley. Seine Mutter stammt aus Panama, Mary Gibbert. Sein Vater hat er nur einmal in seinem Leben getroffen, da war er 8 Jahre alt. Er lebte bei seiner Mutter sowie seinem Stiefvater, der hieß Ron Moorhead. Als Kind wuchs der spätere Jeff Buckley als Scott Moorhead auf. Scott war sein zweiter Vorname. Erst nach dem Tod seines leiblichen Vaters durch eine Überdosis im Jahr 1975 nannte er sich Buckley und dann auch mit seinem ersten Vornamen Jeffrey, kurz Jeff, Jeff Buckley. Sein erstes Album, das er besaß, war Physical Graffiti von Led Zeppelin. Auch war er ein großer Fan von Kiss. Schon früh brachte er sich das Gitarrespielen bei. Mit 19 besuchte er auch mal eine Musikschule in Los Angeles. Er spielte in Bands, jobbte in einem Hotel und wollte eigentlich immer Musiker werden. Das erste Stück, eben Forget Her, flog im letzten Moment aus dem einzig veröffentlichten Album, aus dem Grace-Album, und wurde erst Jahre später veröffentlicht. Nun Mojo Pin. Damit begann Grace, das Album, hier jetzt aber nicht in der Studioversion, sondern live aufgenommen am 4. Juli 1995 in Lyon in Frankreich. This body will never be safe from harm. I still feel your hair, black ribbons of cold. Touch my skin to keep me whole. If only you come back to me. If you lit up my side. Keep me satisfied. Don't wanna weep for you. Don't wanna know. I'm blind and tortured. The white horses flow. Memories fire. Rhythms fall slow. Precious silver and golden, and pearls and oysters, flesh. Drop down, weave to the sun and pray to love. Yes, born again from the rhythm, screaming down from heaven. White horses flow. Yes, yes. Anfang der 90er Jahre pendelte Jeff Buckley zwischen Kalifornien und New York. Allmählich wurde das Musikmachen konkreter. Ein kleines Café im East Village in Manhattan wurde sein regelmäßiger Auftrittsort, Shin E. Im April 1992 trat er dort zum ersten Mal auf und dann eine Zeit lang jeden Montag. Er spielte und sang eigene Lieder, dazu Coverversionen unter anderem von Bob Dylan, den Smiths, Bad Brains, Robert Johnson, Led Zeppelin, querbeet. Und diese Solokonzerte im Shin E. Café begründeten schon früh seinen Ruf in der New Yorker Szene und lockten jede Menge Scouts und A&R-Leute von Plattenfirmen an. Und schließlich wurde im Shin E. auch seine erste EP aufgenommen mit 4 Stücken, eben daraus Je n'en connais pas la fin. Edith Piaf sang das mal. Und von diesen frühen Shin E-Aufnahmen wurden posthum viele weitere veröffentlicht. 2003 auf einer Doppel-CD, die sogenannte Legacy Edition von Jeff Buckley, Live at Shin E. Und daraus jetzt ein traditional, furiose 11-Minuten-Dings-Song. Jeff Buckley. Wings like Noah's dove, but fly a river to the one I love. Fare thee well, my honey. If I met your man and he was long and tall, I'd heave his body like a cannonball. Fare thee well, my honey. Fare thee well. One evening, it was drizzling rain, and in my heart, I felt an aching pain. Fare thee well. Your apron low. I'm coming. gonna keep you away from my door. Fare thee well, my honey, fare thee well. Looked as far as I could see. In dieser Sendung geht es um die kurze Karriere von Jeff Buckley, abrupt beendet durch einen tödlichen Badeunfall Ende Mai 1997. Eben Dings Song, 2003 erschienen auf einer erweiterten Edition der frühen Shin-E-Aufnahmen. Ich sagte schon ganz am Anfang, Jeff Buckley hat nur ein einziges Studioalbum veröffentlicht. Das war im August 1994 Grace. Produziert und gemischt von Andy Wallace. Das war derselbe, der unter anderem auch Nirvanas Nevermind-Album produziert hatte. Jeff Buckley hatte jetzt eine Band, Mick Grondahl Bass, Matt Johnson Schlagzeug und als zweiten Gitarristen neben Buckley zunächst Gary Lucas, später Michael Tai. Hier das Titelstück Grace. Reminds me on the funeral mourners. Writing in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Well, maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you'll never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Are you tonight? Tired to know how much I need it. Too young to hold on, and too old to just break. Has no one. So I wait for you. Yes, I'll burn if I never see your sweet return. Oh, will I ever learn? Oh, oh, lover, you should have come. 'cause it's not too late. Zwei Lieder aus Grace, beide von Jeff Buckley selbst geschrieben, nach dem Titelstück als zweites Lover, You Should Have Come Over, aber nicht vom Studioalbum, sondern live im Konzert im Pariser Olympia, Juli 1995 und später auf CD erschienen. Jeff Buckley hat diese Konzerte am 6. und 7. Juli 1995 als seine Lieblingskonzerte überhaupt, seine besten Live-Auftritte bezeichnet. Und oft als Zugabe bei Konzerten, hier aber jetzt vom Grace-Album, ein Lied, das im Original von Leonard Cohen stammt, aber auch durch Jeff Buckley berühmt wurde. Halleluja. Your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Jeff Buckley. Nach Halleluja noch ein paar Minuten aus dem sogenannten Nag Champa Mix von Dream Brother. Auch das im Original auf dem Grace Album, hier aber mit extra Tablas und fast instrumental von einer Maxi.